Zum 5. Todestag des großen Genossen Kim Jong-il gab das staatliche Amt für Briefmarkenemission 2 Briefmarken in Kleinbogen heraus. Eine davon zeigt den Heerführer Kim Jong-il in seiner im Wind wehenden Feldjacke, der mit einem hellen Lächeln vom Gebirgebektor im Hintergrund aus das Territorium des Vaterlandes überblickt. Die andere zeigt ihn unter den Arbeitern und Funktionären. In oberen Teilen der Briefmarken sind die Worte „Der große Führergenosse Kim Jong-il weilt auf ewig unter uns“ zu lesen.